deine Wehen und ich verdicke rasten Blut. Ich lass deine Muskeln schneller wachsen und du fühlst dich gut. Ich bin Medizin für dein Ego und du fühlst dich plötzlich stark. Deine Eier fangen an zu schrumpfen, aber die Muskeln werden hart. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Und ich bin immer für dich da. Ich vergrößere dein Herz, damit es besser fließt, dein dickes Blut. Doch nur ein Mensch mit großem Herz stets das Richtige tut. Ich bring dir Nierenfassaden mit jedem neuen Schuh. Ich geb dir gegen Muskeln, er braucht das schon, braucht da reines. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Und ich bin immer für dich da. Dir die Akte, sie wird tatsächlich deine Haut. Du musst mich reduzieren, deine Zellmuskel aufbaut. Durch mich wirst du impotent, doch das ist dir völlig scheißegal. Denn ich bin dein Freund, und ich überlass dir Stäßigkeit. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Denn ich bin dein Freund, Anabolika. Und ich bin immer für dich da. Denn ich bin dein Freund. Denn ich bin dein Freund. Denn ich bin dein Freund. Anabolika, Anabolika, Anabolika, Anabolika, Anabolika.